zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il brachten die syrischen Massenmedien Sonderbeiträge. Die Nachrichtenagentur Sana berichtete mit dem Foto von Kim Jong-il darüber, dass er den Interessen der Bevölkerung den Vorrang eingeräumt und sich für deren Durchsetzung eingesetzt hatte. Der zentrale Fernsehsender meldete mit den Fotos von seinen revolutionären Tätigkeiten, dass die TVRK unter seiner Songun-Führung in der unaufhörlichen Auseinandersetzung mit den USA, die sich für die einzige Supermacht ausgeben, stets den Sieg davon trug. Der zentrale Radiosender brachte eine Sondernachricht über das revolutionäre Leben und die Verdienste von Kim Jong-il. Die Zeitungen Al-Bas, Al-Saura und Tishrin veröffentlichten die Beiträge mit den Titeln »Herr Kim Jong-il leitete eine neue Ära des Aufbaus des starken sozialistischen Staates ein« und »Der 5. Todestag vom Staatsführer Kim Jong-il, sein Leben für die Zukunft«.